Good morning. Hola. Hi, guten Morgen. Hello. I'm back. Live. Wir sind zurück mit dem Live. Very difficult life for me. Ein sehr schwieriges Live für mich. Two stunningly beautiful women and I have to sit in between. Zwei außergewöhnlich schöne Frauen und ich muss in der Mitte sitzen. Thank God one of them is mine. Gott sei Dank ist eine davon meine. Just gonna wait for a minute for people to come in. Wir warten eine Minute, bis die Leute reinkommen. I already got a message today that somebody in Europe was waiting. Ich habe bereits eine Nachricht bekommen, dass jemand in Europa wartet. But of course in Europe the time changed, in Brazil it doesn't. Aber natürlich hat sich in Europa die Zeit geändert, in Brasilien nicht. So it's an hour later. Deshalb ist es dort eine Stunde später. People are coming in quickly, very good. Die Leute kommen schnell rein, sehr gut. Thank you for the feedback, how much you miss our lives. Danke für das Feedback, wie sehr ihr unsere Lives vermisst. We were in Paraguay, that's why we couldn't do a live. Wir waren in Paraguay, deshalb konnten wir kein Live machen. And a guy came to me and he gave me one of the nicest compliments. Und ein Mann kam zu mir und gab mir eines der nettesten Komplimente. He said he's always liked the lives when I did them. Er sagte, dass er die Lives schon immer mochte, seit ich sie mache. But when Debbie joined, he started to love them. Doch wenn Debbie dabei ist, fing er an, die Lives besonders zu lieben. What better compliment a husband can have? Was für ein besseres Kompliment kann ein Ehemann bekommen? We are going to do question and answers. Wir werden Fragen und Antworten machen. Look. Also schau. Yeah. Wie beten wir im neuen Bund? How do we pray the new covenant? I'm not going to answer this question. Ich werde diese Frage nicht beantworten. I recorded 19 hours of teaching, which is for free on YouTube. Denn ich habe 19 Stunden Lehre aufgenommen, die kostenlos auf YouTube verfügbar ist. So you have to go and watch it and study, then you know. Also musst du sie dir anschauen und das studieren, dann weißt du es. Every week when you have question and answer, people sending message. We are so thankful. Thank you. Jede Woche, wenn wir Fragen haben, schicken uns Leute eine Nachricht und sagen, wir sind so dankbar. Dankeschön. Ich weiß, dass ich eine Tochter Gottes bin, aber ich habe Schwierigkeiten, ein überfließendes Leben zu haben. Wie kann ich das erreichen? I know that I'm a daughter of God, but I have difficulties to have an abundant life. How can I make it happen? How can I do it? Every time you want to answer, just answer it. Look. Schau. I don't believe that you know that you're a daughter of God. Ich glaube nicht, dass du weißt, dass du eine Tochter Gottes bist. I don't believe it. Ich glaube das nicht. You think you know, but I don't believe you know. Du denkst, dass du es weißt, aber ich glaube nicht, dass du es weißt. And I believe exactly this is where your problem is. Und ich glaube, genau das ist dein Problem. Look, in English. Schau, in Englisch. In German. In Deutsch. In Portuguese. In Portugiesisch. We have one word. Haben wir ein Wort. I know. Ich weiß. But in Greek, where the New Testament was written, we have a whole number of words. Aber im Griechischen, in welchem das Neue Testament geschrieben wurde, gibt es eine ganze Reihe von Wörtern. You know, and when we say we know, we have only one word and we think we know, but many times we don't know. Und wenn wir sagen, ich weiß, haben wir nur ein Wort und wir denken, dass wir es wissen, aber oftmals wissen wir es nicht. When the New Testament talks about knowing God, knowing Jesus, knowing a certain truth. Wenn das Neue Testament davon spricht, dass wir Gott kennen, Jesus kennen, eine bestimmte Wahrheit wissen. It does not talk about a rational mental knowledge. Spricht es nicht von einem rationalen mentalen Wissen. It talks about the deep heart knowledge, which also is an experiential knowledge. Es spricht von einem tiefen Herzenswissen, das gleichzeitig ein erlebtes Wissen ist. Once you know the Bible way, you will also experience abundant life. Wenn du etwas auf die Art der Bibel weißt, wirst du ein überfließendes Leben auch erfahren. You know, Debbie can say, I know my husband loves me. Debbie kann sagen, ich weiß, mein Mann liebt mich. You know, and that's what she would say when I first married her. Und das hat sie auch bereits gesagt, als ich sie geheiratet habe. I think it was only after 8 years. Ich denke, es war erst nach 8 Jahren. That one day I come home and Debbie say, you know, I took a bath today. Dass ich eines Tages heimkam und Debbie sagte, weißt du, ich habe heute ein Bad genommen. And only today I really knew that you will never leave me. Und erst heute habe ich wirklich erkannt, dass du mich nie verlassen wirst. Erinnerst du dich daran? Ja. She knew it when I married her because I promised her. Sie wusste es bereits, als ich sie geheiratet habe, denn ich habe es ihr versprochen. But her heart did not know. Aber ihr Herz wusste es nicht. We Christians have to stop living rationally by memorizing Bible verses. Wir Christen müssen aufhören, rational zu leben, indem wir Bibelverse auswendig lernen. We have to learn to live from a deep inner knowledge with a deep intimacy with Jesus, where we then experience. Wir müssen lernen, aus einem tiefen inneren Wissen und einer tiefen Intimität mit Jesus zu leben. Dann werden wir es erleben. Okay, we'll talk about it. It's a very personal thing, but maybe it helps others. Okay, wir werden darüber sprechen. Es ist eine sehr persönliche Sache, aber vielleicht hilft sie anderen. Ich habe 3 Kinder und ich habe immer geträumt, dass ich noch ein weiteres Kind habe. Kannst du mir helfen, was das bedeutet? I have 3 children and I always dream that I will have one more child or, you know, an increase. Can you help me what this means? Before I answer this question, there's a lady now watching us from Vancouver and it's 4:00 in the morning there because she wanted to see you. Bevor ich diese Frage beantworte, da ist eine Dame, die uns gerade aus Vancouver zuschaut und dort ist es 4 Uhr morgens, weil sie dich, Debbie, sehen wollte. She used to live in Münzzuschlag. Sie lebte früher in Münzzuschlag, wo die und die Leute leben. And now she lives in... Und jetzt lebt sie in Vancouver und wir werden sie irgendwann mal zu Hause besuchen. So look. Also schau. First of all, the first thing you have to figure out, is this dream from God or is the dream out of your own heart? Zuerst einmal musst du herausfinden, ob der Traum von Gott ist oder aus deinem eigenen Herzen. There's no point of trying to interpret a dream if you first haven't figured out, is this God or is it from my own heart? Es macht keinen Sinn, den Traum zu interpretieren, wenn du nicht zuerst herausfindest, ob das Gott ist oder ob es aus deinem eigenen Herzen ist. Because the Bible says where there is a lot of worry, a lot of worry, yeah, there's a lot of dreams. Denn die Bibel sagt, wo es viele Sorgen gibt, gibt es viele Träume. So if you have a lot of anxiety in your heart regarding your own children, wenn du also viele Sorgen über deine eigenen Kinder in deinem Herzen hast, it could be that the dream comes out of the fears of your own heart. Könnte es sein, dass die Träume aus den Befürchtungen in deinem eigenen Herzen kommen? So before you try to figure out what the dream means, go and pray and say, Lord, am I worried about the situation with my children or are you speaking to me? Bevor du versuchst herauszufinden, was der Traum meint, fang an und bete, Herr, mache ich mir Sorgen über die Situation mit meinen Kindern und dann sprichst du zu mir. That's the first thing where you need to go. Das ist die erste Sache, die du tun musst. Well, just if you realize that it is from God, und wenn du erkennst, dass es von Gott ist, then you need to ask the Holy Spirit what it means. Dann musst du den Heiligen Geist fragen, was es bedeutet. Because if he gave you the dream, he will tell you what the dream meant. Denn wenn er dir den Traum gab, wird er dir sagen, was der Traum bedeutet. That's like the basics of dream interpretation. Das ist die Grundlage von Trauminterpretation. Very good. Sehr gut. Wie kann ich in eine göttliche Übereinstimmung mit Gott kommen? How can I enter into divine alignment with God? Well, Debbie would say. Tja, Debbie würde sagen, you have to read your Bible. Du musst deine Bibel lesen. If you don't read your Bible, how can you know what God wants? Wenn du deine Bibel nicht liest, wie kannst du wissen, was Gott will? That's the answer for every question. It's the answer for every question. Bye-bye! Es ist die Antwort für alle Fragen. Also tschüss! You just answered every question. Wir haben gerade alle Fragen beantwortet. No, but look, it's so true. Nein, schau, es ist so wahr. People have a sad culture, which is they're lazy to read and study. Menschen haben eine traurige Kultur. Sie sind zu faul, um zu lesen und zu studieren. You know, do you know how I approach the Bible, especially the New Testament? Weißt du, wie ich mich der Bibel nähere, insbesondere dem Neuen Testament? I approach the New Testament as the manual, the instruction book for my life. Ich benutze das Neue Testament als Handbuch, die Bedienungsanleitung für mein Leben. Why did the apostles write the letters? Warum haben die Apostel die Briefe geschrieben? 2 reasons. Aus 2 Gründen. Number 1, to tell you who you are through the finished work of Christ. Erstens, um dir zu sagen, wer du bist durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Number 2, to teach you how you have to live now. Zweitens, um dich zu lehren, wie du jetzt leben sollst. So people say, I want to align my heart with God, but they don't read what he wrote for them, how they're supposed to be aligned. Leute sagen, ich möchte mein Herz mit Gott in Einklang bringen, aber sie lesen nicht, was er für sie geschrieben hat, wie sie leben sollen. I give you a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. In my time with Jesus this morning, in meiner Zeit mit Jesus heute Morgen, I read Matthew 6, verse 34. Habe ich Matthäus 6, 34 gelesen. I read it in the Passion Bible. Ich habe es in der Passion Bibel gelesen. Here's what it says. Es sagt folgendes. Refuse to worry about tomorrow. Weigere dich, dir über morgen Sorgen zu machen. So the moment I worry about tomorrow, I'm not aligned with the heart of God. In dem Moment, in dem ich mir über morgen Sorgen mache, stimme ich also nicht mit dem Herzen Gottes überein. Christian life is so simple. I've complicated everything. Das christliche Leben ist so einfach, wir haben alles so verkompliziert. Make Jesus the model of your life, no man in this world. Mach Jesus zum Vorbild deines Lebens, keinen Menschen auf dieser Welt. And read the letters of the New Testament that show you how God wants you to live. Und lies die Briefe des Neuen Testaments, die dir zeigen, wie du leben sollst. And then do it. Und dann tu es. So today I went to the gym at 6 o'clock. Heute ging ich um 6 Uhr ins Fitnessstudio. I had already spent my time with Jesus. Und ich hatte bereits Zeit mit Jesus verbracht. I was on the treadmill for half an hour. Ich war eine halbe Stunde lang auf dem Laufband. Here's what I did. Und dabei tat ich Folgendes. I refuse to worry about tomorrow. Ich weigere mich, mir Sorgen über morgen zu machen. I kept saying, I refuse to worry about tomorrow. Ich sagte immer wieder, ich weigere mich, mir Sorgen über morgen zu machen. So. That's how you align your heart with God's heart. So bringst du dein Herz in Übereinstimmung mit Gottes Herz. Why, what's happening tomorrow? Ich frage mich, was morgen passiert. That's why people love Debbie. Deshalb lieben die Leute Debbie. Möchtest du noch etwas mehr dazu sagen, Süße? Nein. Look at this. Schau dir das an. Wie verliert man Gottes Gunst nicht? How do you not lose the favor of God? Well, look. Schau. Oh, Debbie asks a different question. How do you lose the favor of God? Debbie stellt eine andere Frage. Wie verliert man die Gunst Gottes? What do you think, baby? Was denkst du, Baby? I'm confused. That's why I'm asking the question. Oh, Debbie's confused. Ich bin verwirrt. Deshalb habe ich die Frage gestellt. Oh, Debbie ist verwirrt. Let's unconfuse her. Okay, entwirren wir sie. Look. Schau. You cannot lose the favor of God. Du kannst die Gunst Gottes nicht verlieren. I mean, how? Wie soll das gehen? Even a sinner has the favor of God. Selbst ein Sünder hat die Gunst Gottes. Did you know that? Wusstest du das? The word... Look, Hitler had the favor of God. Schau, Hitler hatte die Gunst Gottes. The guy who murdered millions of people. Der Mann, der Millionen Menschen ermordete. Oh, now Reinhard is a heretic. Oh nein, Reinhard ist ein Irrlehrer. No. Nein. 2 Corinthians 5 says this. 2. Korinther 5 sagt dies. We have been reconciled with God. Once you're reconciled, you have God's favor. Wir wurden mit Gott versöhnt. Wenn du versöhnt bist, hast du Gottes Gunst. And then he says this. Und dann sagt er dies. Not only we. Nicht nur wir. But the whole world. Sondern die ganze Welt. Therefore, we have been given the ministry of reconciliation. Deshalb wurde uns der Dienst der Versöhnung gegeben. And we plead with the people, be reconciled to God. Und wir flehen die Leute an, lasst euch versöhnen mit Gott. So from God's point of view, everybody has his favor. Aus Gottes Perspektive hat also jeder seine Gunst. But there are people who don't accept it. Aber es gibt Menschen, die sie nicht annehmen. There are people who reject it. Es gibt Leute, die sie ablehnen. The favor of God comes only through the person of Jesus Christ. Die Gunst Gottes kommt nur durch die Person von Jesus Christus. God doesn't need to send Jesus again. Gott muss Jesus nicht noch einmal schicken. Jesus doesn't bring another sacrifice, the Bible says. It's once and for all done. Jesus wird kein weiteres Opfer mehr bringen, sagt die Bibel. Es ist ein für alle Mal vollbracht. We need to stop asking God to save people. Wir müssen aufhören, Gott darum zu bitten, dass er Menschen rettet. It's like God is a mean and horrible God that refuses to save people until we convince him. Das ist, als ob Gott dieser gemeine und schreckliche Gott wäre, der sich weigert, Menschen zu retten, bis wir ihn davon überzeugen. What we need to do is we need to tell the people. Was wir tun müssen, ist, wir müssen es den Leuten sagen. As far as God is concerned, his favor belongs to you. Von Gottes Seite aus gehört seine Gunst dir. Please accept it. Bitte nimm sie an. How do I accept it? Wie soll ich sie annehmen? So through believing in Jesus Christ. Indem du an Jesus Christus glaubst. In Jesus, God has given you his favor. If you accept Jesus and believe in him and make him Lord, you have his favor. In Jesus hat Gott dir seine Gunst gegeben. Wenn du Jesus annimmst und an ihn glaubst und ihn zu deinem Herrn machst, hast du seine Gunst. So if the only way to access God's favor is through Jesus Christ. Wenn der einzige Weg, um Zugang zu Gottes Gunst zu erhalten, durch Jesus Christus ist. Then what's the only way not to experience God's favor? Was ist dann der einzige Weg, um Gottes Gunst nicht zu erleben? It's living in yourself. Wenn du in dir selbst lebst. If you try to get everything figured out by yourself, you don't experience God's favor. Wenn du versuchst, alles selbst zu lösen, dann erlebst du nicht Gottes Gunst. The less you look at yourself and the more you look at Jesus, the more you will experience God's favor. Je weniger du auf dich schaust und je mehr du auf Jesus schaust, desto mehr wirst du Gottes Gunst erleben. God never withdraws his favor from anybody. Gott entzieht seine Gunst niemals irgendjemandem. People don't access his favor. Menschen greifen nicht auf seine Gunst zu. Thank you. Oh, there's a question for Debbie. Oh, hier ist eine Frage für Debbie. Debbie, hast du jemals außerhalb des Hauses gearbeitet, also in einem säkulären Job? Musstest du deine Kinder bei anderen Menschen lassen? Debbie, did you ever work outside of the house, like have a secular job? Did you ever have to leave your kids with other people? Well, that's two separate questions, actually. Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Because my dad left when I was 8 years old. Weil mein Vater uns verließ, als ich 8 Jahre alt war. And my mom ended up working 2 jobs. Und meine Mutter 2 Jobs machen musste. I was always home alone with my little sister. War ich immer alleine zu Hause mit meiner kleinen Schwester. So I never wanted to leave my kids home alone. Deshalb wollte ich meine Kinder nie alleine zu Hause lassen. So I didn't start working until the oldest one was 12. I think it was 12, right? Yes, 12. Deshalb habe ich nicht angefangen zu arbeiten, bis Daniel fast 12 war. And then I only worked 20 hours a week. Und dann habe ich nur 20 Stunden die Woche gearbeitet. But on the other hand, when we traveled together, we left our kids with some of the youth in the church. Doch andererseits, wenn wir gemeinsam reisten, ließen wir unsere Kinder bei ein paar von den jungen Leuten in der Gemeinde. Our youth were usually all in their 20s or 30s. Sie waren normalerweise alle in ihren 20ern bis 30ern. Youth group. Tá, então ela deixava as crianças com um grupo de jovens que estava assim entre 20 e 30 anos, quando eles precisavam viajar para essas missões. But my kids didn't need me so much anymore then. Aber meine Kinder brauchten mich damals nicht mehr so sehr. That's just how I did it. So habe ich das gemacht. Yes, so basically Debbie, she wants to take care of the kids. Ja, Debbie wollte sich um die Kids kümmern. Look at this question. Schau dir diese Frage an. Ich habe eine Frage zu deiner Erfahrung im Himmel. Die Frage ist, was bedeutet es, dass Jesus alle Tränen abgewischt hat? So when this person says, so it is basically David talking about. Hat diese Person diese Erfahrung? Nein, sie möchte einfach nur wissen, welche du hattest. That's what I thought. About the experience in heaven, the question is, what does it mean that Jesus, he wiped away every tear? Okay, for me, it's clear. Okay, für mich ist das klar. You might not see it clear, or you might not agree, that's perfectly fine. Für dich ist es vielleicht nicht klar, oder du stimmst mir nicht zu, das ist vollkommen okay. But here's what I have experienced. Aber hier ist das, was ich erlebt habe. And I've seen many, many people weeping in heaven. Und ich habe es gesehen. Ich habe viele, viele Menschen gesehen, die im Himmel weinten. And I have to say, I never understood the Bible verse either. Und ich muss sagen, ich habe diesen Bibelvers ebenfalls nie verstanden. He wipes away every tear. How can people cry in heaven? Er wischt alle Tränen weg. Wie weinen Menschen dann im Himmel? I've seen many, many, many pastors cry. Ich habe sehr viele, viele Pastoren weinen gesehen im Himmel. Here is why. Dies ist der Grund. When they stood before Jesus, als sie vor Jesus standen, it was time to get reward. War es Zeit für ihre Belohnung. And they didn't get any reward. Und sie bekamen keine Belohnung. They didn't receive a crown. Sie erhielten keine Krone. They didn't receive a reward. Sie erhielten keine Belohnung. I saw pastors saying this to Jesus. Ich sah Pastoren, die dies zu Jesus sagten. Jesus, I've sacrificed finances. Jesus, ich habe Finanzen geopfert. I've sacrificed my family. Ich habe meine Familie geopfert. Sacrificed everything. Ich habe alles geopfert. And Jesus said, but you never did what I wanted you to do. Und Jesus sagte, aber du hast nie getan, was ich von dir wollte. There's no reward. Es gibt keine Belohnung. See, think about this. Denk an das. From him, von ihm, through him, durch ihn, and to him, und zu ihm, are all things. Sind alle Dinge. So unless you live the way that God has ordained for you to live, wenn du nicht so lebst, wie Gott dich bestimmt hat zu leben, you have wasted your whole life on earth. Hast du dein ganzes Leben auf der Erde verschwendet? I'm going to heaven. Du gehst in den Himmel. But you have no reward. Aber du hast keine Belohnung. So Jesus doesn't reward you for how busy you have been. Jesus belohnt dich nicht dafür, wie beschäftigt du warst. Jesus will reward you if you have done what he wanted you to do. Jesus wird dich belohnen, wenn du das getan hast, was er von dir wollte. And the first thing he wants you to do is love. Und das erste, was er will, dass du tust, ist lieben. Think. Denk mal. So many ministers today all over the world. So viele Diener auf der ganzen Welt. They are not in the ministry because they passionately love God and people. Sind nicht in ihrem Dienst, weil sie Gott und Menschen leidenschaftlich lieben. But because they're building their own ministry. Sondern weil sie ihren eigenen Dienst aufbauen. There's no reward for that. Dafür gibt es keine Belohnung. So once you stand in heaven, you look back at your life full of regret. Wenn du dann einmal im Himmel stehst und zurück auf dein Leben schaust, voller Bedauern, cheio de arrependimento, you're gonna weep. Wirst du weinen. And Jesus will wipe away these tears. Und Jesus wird diese Tränen wegwischen. There are plenty of Bible verses to show that. Es gibt viele Bibelverse, die das zeigen. 1 Corinthians 3. 1. Korinther 3. Everything we do here in this life on earth will go through the fire of God. Alles, was wir hier auf der Erde tun, wird durch das Feuer Gottes gehen. Only what remains will have reward. What is burned will be no reward, but we will still be safe. Nur das, was bleibt, wird belohnt. Für das, was verbrannt ist, wird es keine Belohnung geben, aber wir werden trotzdem gerettet. Is that it, baby? Well, I was just thinking. Ich dachte gerade, when she thinks it's gonna get really, really good. Wenn sie denkt, wird es wirklich, wirklich gut. When God told me that I should go to Bible school. Als Gott mir sagte, ich soll auf die Bibelschule gehen. Way back in the 80s. Damals in den 80ern. In that time and in that time that we were living in then. In der Zeit, in der wir damals lebten. And mainly probably in my mind and culture. Und wahrscheinlich in meinem Denken und in meiner Kultur. If you went to Bible school, it was because you were going to go to the mission field in Africa. Ging man auf die Bibelschule, weil man aufs Missionsfeld in Afrika ging. Okay. So when he called me and told me to go to Bible school, I said, why? I don't want to go to Africa. Als er mich also rief, zur Bibelschule zu gehen, sagte ich, warum? Ich will nicht nach Afrika gehen. Because that was what the culture led us to believe. That's the only way to serve God. Denn das ließ uns die Kultur glauben, dass dies der einzige Weg ist, um Gott zu dienen. I actually only went to Africa once for 2 weeks, and that. That's right. That was life. In Wirklichkeit ging ich nur einmal nach Afrika für 2 Wochen mit Reinhard. So a lot of times, if people want to serve God, if their culture is telling them the only way you can really serve God is to be a pastor, that's what they try to do. Sehr oft, wenn Menschen Gott dienen wollen und die Kultur ihnen sagt, die einzige Weise, wie du Gott dienen kannst, ist ein Pastor zu sein, dann versuchen sie, das zu tun. So now we are serving God by taking care of little children. Doch nun dienen wir Gott, indem wir uns um kleine Kinder kümmern. Taking care of people online. Indem wir uns um Menschen online kümmern. Many ways that I never could have imagined when he told me to go to Bible school. Viele Wege, die ich mir niemals vorstellen konnte, als er mir sagte, ich soll zur Bibelschule gehen. So it's a good thing to want to serve God. Es ist also eine gute Sache, Gott dienen zu wollen. But the only way to be a pastor is not, it's not the only way, it's not, it's maybe what your culture is telling you, but it's not the only way to serve God. Doch ein Pastor zu sein ist nicht die einzige Möglichkeit. Vielleicht sagt das deine Kultur, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, um Gott zu dienen. You want to add to that? Wow. You know. Weißt du? Just think. Denk mal. Jesus said, whatever you have done to one of the smallest, one of the least, you've done directly unto me. Jesus sagte, was immer ihr für einen dieser Kleinsten getan habt, für die Geringsten, das habt ihr direkt für mich getan. Clericalism is a diabolical, a devilish doctrine. Klerikalismus ist eine diabolische und teuflische Doktrin. We think we get reward when we serve God in a system. Wir denken, dass wir eine Belohnung bekommen, wenn wir Gott in einem System dienen. And we forget that in a day-to-day life, doing acts of love and kindness brings reward in heaven. Und wir vergessen, dass wenn wir Tag für Tag ein Leben führen, indem wir Taten der Liebe und Güte tun, erhalten wir eine Belohnung im Himmel. Now we've just come back from our school of the prophetic and supernatural. Wir sind gerade zurück von unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Last night we just wanted to sit together. Am letzten Abend wollten wir einfach zusammensitzen. So we have Paolo here who works for us too. Wir haben Paolo hier, der auch für uns arbeitet. And at 7:30 we just sat together. We put some worship music on. Und um 19:30 setzten wir uns einfach zusammen. Wir machten ein bisschen Anbetungsmusik an. We just wanted to share a little bit. Wir wollten uns einfach ein bisschen austauschen. You know, when we went to bed, Debbie said, oh my goodness, it felt so quick. We've spent almost 3.5 hours together. Als wir ins Bett gingen, sagte Debbie, oh meine Güte, es fühlt sich so kurz an. Wir haben fast 3.5 Stunden miteinander verbracht. And we were just sharing what God did. Und wir erzählten uns nur, was Gott getan hat. And it was so overwhelming for me. Und es war so überwältigend für mich. A little impression that Debbie had on Friday. Ein kleiner Eindruck, den Debbie am Freitag hatte. It led to impact on other people. Berührte nun andere Personen. With acts of love and kindness. Durch Taten der Liebe und Güte. So before Jesus, what counts is not how busy you've been. Vor Jesus zählt es nicht, wie beschäftigt du warst. But if you have seized the opportunities that he placed before you to love. Sondern ob du tatsächlich die Gelegenheiten wahrgenommen hast, die er dir vorgelegt hat, um zu lieben. So I'm so sure that one day before Jesus there are going to be millions of Christians who are in heaven are going to cry tears of regret. Ich bin so sicher, dass es eines Tages vor Jesus Millionen von Christen geben wird, die im Himmel sind, die Tränen des Bedauerns weinen werden. Wie kann man eine aufgewühlte Seele beruhigen? How can you calm down an agitated soul? Well, I'm sorry, but first of all, I don't believe you have an agitated soul. Ja, tut mir leid. Zuerst einmal glaube ich nicht, dass du eine aufgewühlte Seele hast. Because it was Plato. Denn es war Plato. Plato. He is the one who said that the seed of your emotions is the soul, but the Bible doesn't say that. Der gesagt hat, dass der Sitz deiner Gefühle die Seele ist, aber die Bibel sagt das nicht. The Bible says that your heart is the seat of your emotions. Die Bibel sagt, dass dein Herz der Sitz deiner Emotionen ist. So you are agitated in your heart. Das heißt, du bist aufgewühlt in deinem Herzen. So the question is, how do you calm it? Die Frage ist, wie kannst du es beruhigen? Would you like to answer the question? Möchtest du die Frage beantworten? Nein, das passt schon. Schau. Jesus told you clearly how to calm your own heart. Jesus hat dir klar gesagt, wie du dein eigenes Herz beruhigst. Jesus said in John chapter 14 verse 1. Jesus sagt in Johannes 14:1. Do not let your heart be troubled. And the Greek word is agitated. Lasst euer Herz nicht beunruhigt sein. Und das griechische Wort ist aufgewühlt. So, yes, it's exactly what you're saying. Mm-hmm. Ja, genau das steht dort. So, the first thing Jesus is saying that you are responsible if you allow your heart to be agitated or not. Das erste, was Jesus sagt, ist, dass du verantwortlich dafür bist, ob du deinem Herzen erlaubst, aufgewühlt zu sein oder nicht. So, the first thing you have to do is you've got to stop believing that you're a victim of your agitated heart. Das erste, was du also tun musst, ist aufzuhören zu glauben, dass du ein Opfer deines aufgewühlten Herzens bist. Jesus said, do not let your heart be troubled. It is written in the imperative and in the active voice. Als Jesus sagte, lass dein Herz nicht aufgewühlt sein, ist das im Imperativ und im Aktiv geschrieben. So he's giving you a commandment to stop that. Er hat dir den Befehl gegeben, das zu stoppen. So how? Aber wie? Jesus said. Jesus sagt, you believe in God. Du glaubst an Gott. But now you also have to believe in me. Und nun musst du auch an mich glauben. Isn't that interesting? They've walked with Jesus for 3.5 years and they still didn't believe in him. Ist das nicht interessant, dass sie 3.5 Jahre mit Jesus unterwegs waren und immer noch nicht an ihn glaubten? Because 2 chapters later, chapter 16, Jesus said, "Now that I told you these things, your heart is troubled." So they completely ignored what Jesus told them. Denn 2 Kapitel später, in Kapitel 16, sagte Jesus, "Jetzt, nachdem ich euch diese Dinge gesagt habe, ist euer Herz beunruhigt." Das heißt, sie haben völlig ignoriert, was Jesus ihnen sagte. So number one. Also erstens. Take responsibility for your agitated heart. It's your responsibility. Übernimm die Verantwortung für dein aufgewühltes Herz. Es ist deine Verantwortung. Number two. Zweitens. Don't just believe in God, you have to completely trust Jesus. Glaub nicht nur an Gott, du musst Jesus vollkommen vertrauen. How trust him? Wie ihm vertrauen? Well, look at the context. Schau dir den Kontext an. Just before he said, "Don't let your heart be troubled," he said, "Hey, this is the cup of my new covenant. Always drink it and remember me." Kurz bevor er sagte, lasst euer Herz nicht beunruhigt sein, sagte er, hey, dies ist der Kelch meines neuen Bundes, trinkt immer daraus und erinnert euch an mich. So your heart is agitated because you're looking at yourself, you're looking at your circumstances, you're looking at your bank account, you're looking at your children. Dein Herz ist also aufgewühlt, weil du auf dich selbst schaust, weil du auf die Umstände schaust, weil du auf dein Bankkonto schaust, weil du auf deine Kinder schaust. Of course you get agitated. Natürlich bist du aufgewühlt. So you look at Jesus. Also schau auf Jesus. How do you do that? Wie machst du das? You say thank. How do you do that? Du sagst danke. You say thank you, Jesus, you are my security. Danke Jesus, du bist meine Sicherheit. Thank you, Jesus, you are my new covenant between me and the Father. Everything is fine. Danke Jesus, du bist mein neuer Bund. Zwischen mir und dem Vater ist alles gut. You spend every day a lot of time thanking Jesus and meditating on how good he is. Du verbringst jeden Tag viel Zeit damit, Jesus zu danken und darüber zu meditieren, wie gut er ist. There is nobody who can have a calm heart in difficult situation unless they stop looking at themselves and the circumstances. And start looking at Jesus. Es gibt niemanden, der ein ruhiges Herz in schwierigen Situationen haben kann, wenn er nicht aufhört, auf sich und die Umstände zu schauen und anfängt, auf Jesus zu schauen. I'm sure Debbie has more to say about this. She has a very calm heart. Ich bin sicher, Debbie hat noch mehr dazu zu sagen. Sie hat ein sehr ruhiges Herz. Kein Wort der Weisheit? No wisdom. Kein Wort der Weisheit. Okay. What does this word mean, desquitado? It's like separated. Okay, okay. Yeah, let's answer this question. Ja, lass uns diese Frage beantworten. Werde ich zu einer Ehebrecherin, wenn ich einen geschiedenen Ehemann heirate? Will I turn into an adulteress if I will marry with a separate husband? So look. Schau. I'm going to answer this question because this has been a discussion for decades between Debbie and me. Ich werde diese Frage beantworten, weil diese seit Jahrzehnten eine Diskussion zwischen Debbie und mir ist. Isso tem sido algo que eu e a Debbie discutimos por muitos e muitos anos. Yes, we have not agreed on this question. Ja, wir haben bisher keine Übereinstimmung bei dieser Frage. So, I'm going to tell you what I believe and then Debbie can tell you if she wants to what she believes. Also ich werde dir sagen, was ich glaube und dann kann dir Debbie sagen, was sie glaubt, wenn sie das möchte. There is a teaching circling all over the world. Es gibt eine Lehre, die in der ganzen Welt umherkreist. And it is based on one isolated Bible verse. You can never establish a doctrine in one Bible verse. Und sie basiert auf einem isolierten Bibelvers. Und man darf nie eine Lehre auf einem einzigen Bibelvers aufbauen. It's Matthew chapter 19. Es ist Matthäus 19. Jesus said, Jesus sagte, if you marry somebody who is divorced, you are committing adultery. Wenn du jemanden heiratest, der geschieden ist, brichst du die Ehe. So. Also. Pastors take one Bible verse completely out of the cultural context before the finished work of the cross and establish a doctrine. Pastoren nehmen also einen Bibelvers komplett aus dem kulturellen Kontext, die vor der Aufrichtung des vollbrachten Werkes am Kreuz gesprochen wurde, und bauen darauf eine Lehre auf. We wanted to find an answer for the network of churches that we planted. Vor 30 Jahren wollten wir eine Antwort finden für das Gemeindenetzwerk, das wir gründeten. Because people ask us. Denn die Leute fragten uns. What are we going to answer them? Und wir wollten es beantworten. All of the pastors of all of the churches spent 3 days together discussing this subject. Alle Pastoren verbrachten von all den Gemeinden 3 Tage zusammen, um dieses Thema zu diskutieren. Wir bezogen einige der größten Bibellehrer mit ein, die wir kannten, sogar aus anderen Ländern. Here is what the conclusion that I came. Hier ist der Schluss, zu dem ich kam. You cannot make a law based on that one Bible verse. Man darf kein Gesetz machen, das auf diesem einen Bibelvers basiert. So what I have suggested then to all of the other pastors after these 3 days. Was ich allen anderen Pastoren nach diesen 3 Tagen vorschlug, war: Please let us not establish a law, a doctrine, based on this one verse. Bitte lasst uns kein Gesetz, keine Lehre auf diesem einen Vers aufbauen. Let's do 2 things. Lasst uns 2 Dinge machen. Let's treat every case individually and look at every single situation. Lasst uns jeden Fall individuell behandeln und jede einzelne Situation anschauen. And secondly, let us tell people, you go and pray to Jesus and seek the guidance of the Holy Spirit and then you decide what you want to do. Und zweitens, lasst uns den Leuten sagen, geht und betet zu Jesus und sucht die Führung des Heiligen Geistes und dann entscheidet ihr, was ihr tun wollt. Here's what I personally believe. Das glaube ich persönlich. I believe in some cases, if you marry somebody who left his wife, you are committing adultery. Ich glaube, in einigen Fällen, wenn du jemanden heiratest, der seine Frau verlassen hat, begehst du tatsächlich Ehebruch. But I believe in other cases you are not. Doch ich glaube, in anderen Fällen ist es das nicht. So don't go by general doctrine, just go and talk to Jesus and study better. Go and study. Also mach keine generelle Lehre daraus. Geh einfach und sprich mit Jesus und studiere besser. Geh und studiere. Möchtest du etwas sagen? Well, the problem was talking to Jesus in that situation. Naja, das Problem dabei, in dieser Situation zu Jesus zu reden, ist, is that your emotions are so involved that you sometimes don't really hear Jesus very clear. You hear what you want him to say. Dass deine Emotionen so involviert sind, dass du Jesus manchmal nicht wirklich klar hörst. Du hörst, was du hören willst. So if you talk to Jesus and you don't get an answer, you can always talk to Debbie. Karen can send you her contact. Deshalb, wenn du mit Jesus sprichst und keine Antwort bekommst, kannst du immer mit Debbie sprechen. Karen kann dir ihre Kontaktdaten schicken. Debbie just gave an order to Karen to not share her contacts. Debbie gab Karen gerade die Anweisung, ihre Kontaktdaten nicht zu teilen. Das ist okay. Now, I don't know if this person is online right now. Nun, ich weiß nicht, ob diese Person gerade online ist. But she is such a close friend of my heart. Aber sie ist eine so enge Freundin meines Herzens. It's all because Debbie, Gracie and me love you so much. Weil Debbie, Gracie und ich dich so sehr lieben, I'm gonna answer your question. Werde ich deine Frage beantworten. This one we start with this one. She's got 3. Jesus hat überwunden, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Bitte erkläre mir das besser. Jesus overcame. But we live in a fallen world. Please explain this to me better. Yes. Oh, thank you all the friends who are supporting us with badges. You're very nice people. Danke, liebe Freunde, die ihr uns mit Abzeichen unterstützt. Ihr seid sehr nette Leute. So look, my dear friend Kelly. Also schau, meine liebe Freundin Kelly. So Jesus overcame, but we live in a fallen world. She doesn't mind if I say. Jesus hat überwunden, aber wir leben in einer gefallenen Welt. Es macht ihr nichts aus, wenn ich ihren Namen sage. Look. Schau. And this is one of the number one internal struggle that I face. One of the really big ones. Und das ist einer der Nummer 1 Kämpfe, mit dem ich in mir konfrontiert bin, ein wirklich großer. How Christians live their lives. Wie Christen ihr Leben führen. You know, it really helps me to be very to learn patience and kindness with Christians. Das hilft mir wirklich sehr, Geduld und Freundlichkeit mit Christen zu lernen. It really helps me. Es hilft mir wirklich. Because sometimes I want to go out there, grab every Christian, like just shake them up, throw them against the wall and say, wake up. Denn manchmal möchte ich rausgehen und jeden Christen packen und schütteln und ihn gegen die Wand schmeißen und sagen, wach auf. But I don't do it. Let's just keep loving them. Aber ich werde es nicht tun. Wir lieben sie einfach weiter. Look what Jesus clearly said. Schau, was Jesus klar sagt. Jesus said, in this world you will have tribulation. Jesus sagte, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis erleben. But don't worry, I've overcome the world. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe die Welt überwunden. Isn't Jesus confusing? Ist Jesus nicht verwirrend? If he has overcome the world, why are we still going to have tribulation? Wenn er die Welt überwunden hat, warum haben wir dann immer noch Bedrängnis? Well, Jesus, you're very confusing. Jesus, du bist sehr verwirrend. Have you overcome it or have you not overcome it? Hast du es überwunden oder hast du es nicht überwunden? Look, yesterday I was reading in my devotional. Schau, gestern habe ich meine Andacht gelesen. Jesus said in Matthew 10. Jesus sagte in Matthäus 10. Go out and preach the gospel. Geht und predigt das Evangelium. He said, don't take anything with you. Er sagte, nehmt nichts mit euch. Don't worry. Macht euch keine Sorgen. And then he says this. Und dann sagte er dies. I'm sending you like sheep among a pack of wolves. Ich sende euch wie Schafe unter ein Rudel Wölfe. But he sent them two by two. Aber er sandte sie zwei und zwei aus. Two sheep and a whole pack of wolves. What's going to happen? They're all going to be killed. Zwei Schafe und ein ganzes Rudel Wölfe. Was wird passieren? Sie werden getötet werden. The sheep are going to be killed. Die Schafe werden getötet werden. Jesus tells him, it's going to be this brutal, but don't worry, everything's going to be fine. Jesus sagte ihnen, dass es so brutal werden wird, aber macht euch keine Sorgen, alles wird gut werden. Why didn't he say, hey, I'm with you, with authority, no wolves can touch you? Why didn't he say that? Warum sagte er nicht, hey, ich bin bei euch, mit Autorität, kein Wolf kann euch anrühren? Warum hat er das nicht gesagt? Here is why. Hier ist der Grund. The Jesus who said, in this world you will have tribulation, but don't worry, I've overcome it. Der Jesus, der sagte, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber keine Sorge, ich habe sie überwunden, is the same Jesus who said this. Ist derselbe Jesus, der dies sagte. You are in this world, but you are not from this world. Ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. And the reason why Christians are constantly affected by the tribulation of this evil world, because they live like they belong to this world. Und der Grund, warum Christen ständig von den Bedrängnissen dieser Welt beeinträchtigt werden, ist, weil sie so leben, als ob sie zu dieser Welt gehören würden. Do I live in this world, Brazil? Lebe ich in dieser Welt, Brasilien? Yes. Ja. Am I part of this world? No. Bin ich Teil dieser Welt? Nein. So what do we do? Was machen wir also? We make our decision based on how this world thinks. Wir treffen unsere Entscheidung auf der Basis, wie diese Welt denkt. We think the way this world thinks. Wir denken, wie diese Welt denkt. We run our businesses the way this world tells us to run the businesses. Wir führen unsere Firmen so, wie uns diese Welt sagt, dass man eine Firma führt. Why do you learn how to do business from a businessman and not from the Bible? Warum lernst du, wie man Geschäfte macht von einem Geschäftsmann und nicht von der Bibel? Basically, almost everything that a Christian does is how the world tells him to live. Eigentlich fast alles, das ein Christ tut, ist so, wie die Welt ihm sagt, dass er leben soll. Educate our children the way the world tells us to educate. Wir erziehen unsere Kinder so, wie die Welt uns sagt, dass wir sie erziehen sollen. So what happens? Was passiert dann? Now we live in an evil world and we are constantly affected by it. Wir leben nun in einer bösen Welt und sind ständig beeinträchtigt von ihr. Because we have chosen to be part of it. Weil wir beschlossen haben, ein Teil von ihr zu sein. What would happen? Was würde passieren? Yeah. Don't misunderstand that. Und bitte versteht das nicht falsch. I'm not trying to say this in an arrogant way. Ich will das nicht auf arrogante Weise sagen. What would happen if you would live the way I live, which is the way Jesus told us to live? Was würde passieren, wenn du so leben würdest, wie ich lebe und wie Jesus gesagt hat, dass wir leben sollen? That I live in a wicked Brazil. Dass ich in einem bösen Brasilien lebe. But I'm a citizen of heaven. Aber ich bin ein Bürger des Himmels. I'm not Brazilian, neither am I Austrian, neither am I American. I am a citizen of heaven. Ich bin kein Brasilianer und auch kein Österreicher oder Amerikaner. Ich bin ein Bürger des Himmels. The wickedness of this world is not going to bother me. Die Bosheit dieser Welt macht mir also nichts aus. Who cares what this evil system is trying to do to me? I am part of a different kingdom right now. Wen interessiert es, was dieses böse System versucht mir anzutun? Ich bin Teil eines anderen Königreichs, schon jetzt. So, Jesus overcome this system. Jesus hat dieses System überwunden. Yes. Ja. But you have to choose now in which kingdom you live. Aber du musst dich entscheiden, in welchem Königreich du leben willst. I'm gonna let Gracie choose the last question. It's almost time to stop. Ich werde Gracie eine letzte Frage aussuchen lassen. Es ist fast Zeit zum Aufhören. Debbie, magst du Überraschungen? Kann Reinhard dich immer noch überraschen? Debbie, do you like surprises? Can Reinhard still surprise you? Yes, I like surprises. Ja, ich mag Überraschungen. And now he And the, yes. He's kind of made it his goal to try and surprise me. Und er hat sich zum Ziel gemacht, zu versuchen, mich zu überraschen. Because at the beginning I told him, you can't even surprise me. I always know what you're going to do. Denn am Anfang sagte ich zu ihm, du kannst mich überhaupt nicht überraschen. Ich weiß immer, was du tun wirst. Because he used to always give little hints because he was so excited about the surprise that he would give little hints, so I always knew what he was trying to do. Denn er hat immer kleine Hinweise gegeben, weil er so begeistert über die Überraschung war, dass er ständig Hinweise gab. Also wusste ich immer, was er versuchte zu tun. So now he works really hard and trying to surprise. Und jetzt arbeitet er wirklich hart daran, um zu versuchen, mich zu überraschen. That's really cute. Danke. Hi, I'm okay, I'm with the wolf. So you still like surprises? Yeah. Oh, also magst du immer noch Überraschungen? He hates surprises. I do. Er hasst Überraschungen. Das stimmt. That's why the Holy Spirit always tells me every surprise that people try to give me. Unless I pray. Unless he prays and hides them. Deshalb erzählt mir der Heilige Geist immer jede Überraschung, die Menschen versuchen mir zu geben. Außer wenn ich bete, sagt Debbie. Außer wenn sie betet und sie versteckt. Ich bete normalerweise, Heiliger Geist, bitte verstecke das vor ihm, sodass er das Geheimnis nicht weiß. It's not easy to hide things for a prophet. Es ist nicht leicht, Dinge vor einem Propheten zu verstecken. Guys, today we can't stay until 9. Leute, heute können wir nicht bis 9 Uhr bleiben. Why, sweetheart? Warum, Liebling? Weil wir einen anderen Termin haben. Which appointment? Was für einen Termin? Ist das so wichtig? Ja, was für ein Termin? A doctor's appointment. Einen Arzttermin. I canceled it. Why? Ich habe ihn abgesagt. Warum? She had a doctor's appointment to get glasses, but I canceled an appointment. Sie hatte einen Arzttermin, um eine Brille zu bekommen, aber ich habe ihn abgesagt. Ja, da brüllt er mir. Ich habe cancelled a consult. You said you like surprises. Du hast gesagt, du magst Überraschungen. See, I could surprise you. I can't keep up his appointment. Oh, my God. See? He surprised you right in front of you. Siehst du, ich konnte dich überraschen. Ich habe den Arzttermin abgesagt. Seht ihr, er überrascht mich auch heute noch. It's canceled. Okay. Es ist abgesagt. Then we don't have to leave. We do have to leave. Okay, dann müssen wir nicht gehen. Wir müssen gehen. Do you know why we have to leave? You did something else. Weißt du, warum wir gehen müssen? Du hast etwas anderes gemacht. Because you have to pack your suitcase and you only have 1 hour to do that. Wait, what? Weil du deinen Koffer packen musst und du hast nur eine Stunde, um das zu tun. Seriously? Ernsthaft? You have to pack your case. Ja, du musst deinen Koffer packen. Wirklich? That's hey. Surprising. Du magst Überraschungen? Seriously? Ernsthaft? Ja. Okay, we have to go because we have to talk about this. There's nothing to talk about. Okay, wir müssen gehen, weil wir darüber sprechen müssen. I'm taking you to another state. Da gibt es nichts zu sprechen. Ich bringe dich in einen anderen Staat. Wirklich? Ja. Für wie lange? Gracie's gonna cook for the next few days. Gracie wird in den nächsten paar Tagen kochen? Wirklich? Du wirst keinen Termin mit ihr am Mittwoch haben. Was? Because we are going to be another state, you and me. Denn wir gehen zu einem anderen Staat, du und ich. No, I'm surprised. Wow, ich bin überrascht. Cell phones. Keine Handys. Disconnected from the whole world. Abgekoppelt von der ganzen Welt. Überraschung. Really? Wirklich? You know what you're gonna do? Weißt du, was wir tun werden? Don't tell me. It's a surprise. Nein, sag es mir nicht. Es ist eine Überraschung. Ich werde es dir sagen. I'm going to take you for 3 days and 3 nights into a treehouse. Ich werde mit dir 3 Tage und 3 Nächte lang in ein Baumhaus gehen, in den Bergen. We're going to climb up on a tree. There is a house built on the tree. The tree goes through the floor. And we're going to spend 3 days and 3 nights there and you will not find us. Wir werden auf einem Baum klettern und da ist ein Haus auf dem Baum gebaut und der Baum geht durch den Boden. Und wir werden 3 Tage und 3 Nächte dort verbringen und ihr werdet uns nicht finden können. Wow! Würdest du mit mir dorthin gehen? I guess we should cancel everything. Okay, ich denke mal, du hast alles abgesagt. Everything. Alles ist abgesagt, alles. You are not gonna work, I'm not gonna work, we're just gonna be together up on a tree. Okay. Du wirst nicht arbeiten, ich werde nicht arbeiten, wir werden einfach zusammen sein, oben auf einem Baum. Okay. You said you like surprise, it was one of the questions. Du hast gesagt, du magst Überraschungen, es war eine der Fragen. Hat das wirklich jemand gefragt? Debbie glaubt nicht, dass es eine Frage war. Hey! Ja, das war eine Frage. Schau. Ryan organisiert toda a surpresa para ela, gente. Do you know who wrote the question? Weißt du, wer die Frage geschrieben hat? The lady who takes care of my social media. Die Dame, die sich um unsere sozialen Medien kümmert. I told him that she has to write this question, the very last question. Ich habe ihr gesagt, dass sie diese Frage schreiben muss. Das wird unsere letzte Frage sein. Wow. Überraschung. And by the way. Oh, und übrigens. Before we go to the treehouse. Bevor wir zu dem Baumhaus gehen. We're going to have a couples massage. Werden wir eine Paarmassage haben. Wow. Wow. And then we go to a nice restaurant. Und dann gehen wir in ein schönes Restaurant. Then we drive to the state and go climb up the tree. Und dann fahren wir in einen anderen Bundesstaat und klettern auf den Baum hoch. Everything is ready. Alles ist bereit. Ich liebe dich. Ai, eu amo você. Gente, eles são muito lindos. Quando eu olho isso, eu quero casar. Mas aí depois eu... Bye, bye. Tschüss, tschüss. 2024. Debbie and me are going to do a couples seminar weekend. Werden Debbie und ich ein E-Seminar-Wochenende machen. That's our plan. Das ist unser Plan. So now I need to go because I have to surprise my wife. Bye, bye. Und jetzt muss ich gehen, denn ich muss meine Frau überraschen. Tschüss.